Die russische Presse wird immer gehässiger gegen Deutschland und immer wieder dringt das alarmierende Gerücht von einem bevorstehenden russisch-französischen Bündnis an das behutsam lauschende Ohr des Kanzlers. In dieser drohenden Lage erfolgt am 3. Februar 1888 die Veröffentlichung des deutsch-österreichischen Bündnisses in beiden Ländern. Am 6. Februar aber erhebt sich der alte Recke, der nicht gerne und stets etwas stockend gesprochen hat, zu einer großen Reichstagsrede, die in den mächtigen Worten gipfelt: Wir Deutsche fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt. Wenn Bismarck nun den Krieg will, er wäre außenpolitisch meisterhaft vorbereitet. England ist wohlwollend. Im Kriegsfalle werden 6 italienische Armeekorps und 3 Kavalleriedivisionen im Elsass aufmarschieren. General Graf Waldersee hält den Zeitpunkt zum Losschlagen für günstig, aber die deutsche Politik bleibt friedlich. Der hochbetagte Meister der Außenpolitik sieht auch so einen glänzenden Frieden gesichert. Die Schuld, den entscheidenden Augenblick der notwendigen Abrechnung versäumt zu haben, trifft nicht den Reichskanzler, sondern die wilhelminische Ära. Vor dem Abschluss des Zweibundes hat Bismarck 3-mal vergebens versucht, mit England zu einem Defensivbündnis zu gelangen. Im November 1887 klopft der greise Staatsmann nochmals in einem eigenhändigen, umfangreichen Schreiben bei Lord Salisbury wegen eines Bündnisses an. Der englische Staatsmann findet keinen rechten Weg der Antwort und so bleibt der letzte Versuch, das Werk seiner Allianzen zu krönen, dem unermüdlich ewig den außenpolitischen Himmel absuchenden Staatslenker versagt. Den Franzosen hat Bismarck die ganzen Jahre über freie und ungehinderte Möglichkeit gelassen, ihr Kolonialreich auszubauen. Er hofft, sie dadurch in afrikanischen Sorgen zu binden. Tatsächlich aber bildet sich so ein mächtiges neues Frankreich, aus dem im Weltkrieg ungezählte Scharen eines billigen Kanonenfutters an die Westfront gebracht werden konnten. Die Menschenmassen Afrikas sind zu einer Stütze der sinkenden Wehrkraft der Franzosen geworden. Als die deutsche Wirtschaft und der deutsche Handel immer stärker in die Welt hineinwachsen, muss auch Bismarck, obwohl der Weltpolitik abhold, ihnen den nötigen Schutz sichern. Deutschland wird eine koloniale Macht und der alte Kanzler versteht es, diese Neugestaltung mit aller Behutsamkeit, trotz besonders von England gemachter Schwierigkeiten, durchzusetzen. Der dunkle Erdteil ist deutscher Forschung längst nicht mehr unbekannt. Waren in den Zeiten eines Kant die wirklichkeitsfremden Deutschen noch ganz auf Reiseschilderungen angewiesen, so bahnt sich nun eine mutige Generation den Weg durch die Urwälder Afrikas, voll Ehrgeiz, auch selber als Deutsche beizutragen zu der Enträtselung des eigenartigen und gewaltigen Erdteils. Da sind die stolzen Namen von Barth, Vogel, Rohlfs, Mauch, Schweinfurt und Nachtigall, von Emin Pascha, Lenz und Wissmann. Mancher von ihnen ist nicht mehr aus Afrika zurückgekehrt. Aber noch fehlte der stolze Wille, nun auch politisch festen Fuß zu fassen, der Mut, fremde Länder aus halbem Naturzustand in den Bereich der modernen Zivilisation zu führen. Das ändert sich Ende der 70er Jahre. Das Reich erhält 1876 das Recht, eine Marinestation auf den Bavaro-Inseln anzulegen. Mit dem Königreich der hawaiischen Inseln kommt ein Freundschafts- und Konsularvertrag zustande. Beim Zusammenbruch des Hamburger Bankhauses Godefroy, das auf Samoa reiche Besitzungen hat und vom Reichstag im Stich gelassen wird, bildet sich am 8. Dezember 1872 der Deutsche Kolonialverein. Bismarck aber will zunächst nur den Schutz der deutschen Pioniere, noch nicht staatlichen Erwerb. Aber schon steht man mitten in der Erwerbung drinne. Auf die Bitten des Bremer Hauses Lüderitz, das 1883 ausgedehnte Gebiete in Angra Pequena an der Westküste Afrikas erworben hat, erklärt der Kanzler bei der Kap-Regierung den Schutz über Lüderitz und seine Besitzungen. Am 18. August 1884 muss durch Bismarcks entschiedenes Auftreten auch England die deutsche Schutzherrschaft anerkennen. Es begnügt sich mit dem Besitz der Walfischbai. Im Frühjahr 1884 hat Nachtigall als Kommissar für Westafrika die deutschen Hoheitsrechte für Togo und Kamerun erworben. Auch hier fügt sich Großbritannien den Tatsachen. Zeichen für die Veränderung der Zeiten, aber auch für das Ansehen Bismarcks als des ersten Staatsmannes Europa ist es, dass er zum Präsidenten der Kongo-Konferenz gewählt wird, in welcher der belgische Kongo-Staat seine Anerkennung findet. Inzwischen hat Deutschland auch bereits in der Südsee Fuß gefasst und Teile von Neuirland, Neubritannien, der Nordküste von Neuguinea, die Marshallinseln und die Admiralitätsinseln erworben. In Samoa stoßen die deutschen, englischen und amerikanischen Interessen zusammen. Auf Bismarcks Anregung legt die Samoa-Konferenz in Berlin im Frühjahr 1889 bei Gleichheit der Rechte für Bürger und Untertanen der Vertragsmächte die Unabhängigkeit und Neutralität der Samoa-Inseln fest. Einen Streit mit Spanien über den Besitz der Karolinen lässt der Kanzler durch den Papst schlichten, der die politischen Rechte Spanien, Deutschland aber wirtschaftliche Vorteile zuerkennt. Der Tatkraft von Karl Peters gelingt es, dem Reich an der afrikanischen Ostküste ein wertvolles Schutzgebiet zu verschaffen. Seine Gesellschaft für deutsche Kolonisation erwirbt Usagara, Useguha, Nguru und Ukami. Am 20. Oktober 1886 kommt es zum deutsch-englischen Vertrag über Ostafrika. Die Gesellschaft von Karl Peters kauft auch den Besitz der deutschen Vitu-Gesellschaft hinzu und der Sultan von Sansibar überlässt der geeinigten deutschen Kolonialgesellschaft die Verwaltung der gesamten Küste auf die Dauer von 50 Jahren. Ein Aufstand der in ihren Geschäften bedrohten arabischen Sklavenhändler wird durch eine Expedition unter der Führung von Wissmann Ende 1889 und Anfang 1890 niedergeworfen. So hat Deutschland in der Welt festen Fuß gefasst.